Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Rattenschwanz. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben in den vergangenen Monaten von unseren Zuhörern fleißig Post erhalten. Elke H. aus Berlin hat zum Beispiel geschrieben: Hey Anton und Pepe, ihr macht das wirklich toll. Ich würde mir ja mal eine richtig schöne Kriminalfolge von euch wünschen. Kein Problem, liebe Elke. Wir haben uns da schon was ausgedacht. Auch Astrid S. aus Buxtehude hat uns geschrieben: Hey ihr zwei Spitzenmoderatoren, ich mag eure Sendung sehr. Besonders Pepe gefällt mir. Ich würde mich riesig freuen, wenn mehr Hunde in eurer Sendung vorkommen würden. Hey Pepe, guter Versuch, aber ich erkenne deine Handschrift. Du weißt genau, dass ich Angst vor Hunden habe. Als kleines Friedensangebot von mir, nur für dich, ein aktueller Hit aus den Charts. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Anton und Pepe, eine Hörspielserie von Axel Ranisch und Paul Zacher. Folge 2, Loco in Acapulco. Sag mal, kannst du nicht bitte mal das Gedudel ausmachen? Ja, Mama, aber jetzt hör mir doch mal zu. Und dann sagt er zu mir, dass ich nicht das Recht habe, ihn zu besuchen. Ist das nicht total diskriminierend? Kastrierter Master. Kapaun. Sag mal, hört mir überhaupt irgendjemand zu? Passt. Ich bin immerhin sein Lebensgefährte. Lebensabschnittsgefährte. Sag mal, wie schwer bist du nochmal? Mama, was machst du da eigentlich? Ist das nicht Assoz-Tablet? Ach, ich schreib mal 130. Das klingt nicht ganz so abschreckend. Sag mal, richtest du da gerade ein Dating-Profil für mich ein? Ja, gut, oder? Hat mir Astrid beigebracht. Aber doch sicher nicht, damit du Pepe ersetzt. Der hier ist doch ganz schnick. Mama, kannst du mich mal bitte fragen, und bevor du... Der wohnt nur 800 Meter von hier. Das ist doch super. Oh. Welcher Schulenkategorie würdest du dich denn zuordnen? Hier steht Hunk, oh. Bär, Otter oder Daddy? Mama! Nee, Daddy bist du nicht. Was ist ein Otter? Fleischware mit 5 Buchstaben. Anton. Filet, mein Schatz, Filet. Mama, ich hab einen Freund. Einen ganz wunderbaren Mann, der mich genauso liebt wie ich ihn. Ja, und der im Knast sitzt. Wer sitzt im Knast? Na, Pepe, den deine Tochter nicht mehr zu kennen scheint. Ich habe eine Tochter? Ja, Mutti, ja, mich. Die wohnt aber noch nicht lange hier, oder? Nein, und vorher war es auch friedlicher. Starkes Fäulnisgift. Neurin. Danke. Scheißtür! Herr Schauer! Ja? Kommissarin Rohrmoser. Freut mich. Oh, die erste Nacht in Ura, gut verbracht? Richtig geil. Und Sie, auch eine schöne Nacht gehabt? Natürlich. Ich darf das mitzeichnen. Mm. Herr Schauer, Ihnen wird vorgeworfen, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Ja, und von wem wird mir das bitte vorgeworfen, hä? Sind Sie nervös? Nee, nicht die Bohne. Na, dann fangen wir mal an. Was? Name? Sie kennen doch meinen Namen. Name? Schauer. Vorname? Pepe. Hier steht Carsten. Aber nur im Ausweis. Der seit 4 Jahren abgelaufen ist? Hören Sie, mein Erzeuger wollte, dass ich Carsten heiße. Und warum nennen Sie sich nicht so? Weil meine Mutter gerne einen Pepe haben wollte. Weiter im Text. Wohnhaft? Das ist gerade nicht so leicht zu beantworten. Arbeitgeber? Freiberufler? Umso interessanter, dass beim Finanzamt noch niemand von Ihnen gehört hat. Laut Kleinunternehmer § 19 bin ich umsatzsteuerbefreit. Interessant. Aha. Welche Dienstleistungen bieten Sie denn an, Herr Schauer? Frau Rohrmoser, nicht, was Sie jetzt denken. Ja? Was denke ich denn? Und auf welches Konto überweisen Ihre Auftraggeber? Okay, Sie wissen ganz genau, dass ich gerade kein Konto habe. Und Sie wissen, dass ich gerade bei meinem Freund wohne. Und Sie wissen auch, dass es beruflich gerade stockt. Ja? Aber das heißt noch lange nicht, dass ich Teil einer... kriminellen Vereinigung bin. Ja, also nein. Ja, dann ist Ihnen sicher auch vollkommen schleierhaft, wie Sie auf dieses Foto geraten konnten. Oh. Sind Sie doch, oder? Also, es gibt bestimmt schönere Fotos von mir, aber ja. Gut, sehr gut. Dann erzählen Sie mir doch bitte mal, wen Sie noch auf diesem Foto sehen. Entschuldigung. Sagen Sie, bestünde die Möglichkeit, dass ich meine Aussage an diesem Punkt verweigere? Hä? Was ist denn das? Ein Brief? Hey, Anton, schön, dass du meine Nachricht gefunden hast. Bevor du die folgenden Zeilen liest, sollst du wissen... Ich liebe dich. So, und jetzt hörst du erstmal deinem patagonischen Flötenverein zu, um dich zu beruhigen. Und wenn du wieder klar denken kannst, Lies weiter. Das ist kein patagonischer Flötenverein, Pepe. Die heißen Los Incas, singen peruanische Lieder und kommen aus Frankreich. Ja, whatever. Hör zu. Schnapp dir eine Flasche frisches Leitungswasser und eine ordentliche Portion Hackfleisch und bring alles in unsere Kellerkammer. Du wirst dort bereits sehnlichst erwartet. Und bitte, Anton, sag niemandem, absolut niemandem, was du dort unten findest. Nicht meiner Mutter, nicht Elke und erst recht nicht Evelyn. Niemand darf davon erfahren. Kannst du mir das versprechen? Was ist da im Keller? Ob du mir das versprechen kannst? Ja, doch. Gut. Und eins noch. Es gibt ein paar alte Folgen Radio Rattenschwanz Spezial, die könnten dir dabei helfen. PS, ich liebe dich. Wirklich. Hier ist Pepe. Hm? Und sind der jetzt gerade verruht? Was hat er? Ja! Der ist so erschlaucht jetzt. Dann? Techbrand? Wirklich? Du primitiver Prolo! Ja, jetzt. Du erlebter Blut des Schlöferbrezel! Hey! Du angeschissener Furchenschöpfer! Du! So. Und du, Pepe? Was? Ja, warum passt denn du nicht auf? Das ist schon die dritte Zechbrüllerei die Woche. Was kann ich denn jetzt bitte dafür? Entschuldigung, schafft ihr einen Wachhund an oder keine Ahnung? Ja. Ach so, das ist gar nicht schlecht. Was? Da bist gar nicht so deppert, wie du ausschaust. Ich wollte schon immer einen Wadelbeißer. Ah. Einen gründlichen. Ah, hörst du das? Was? Das Lierl. Free Willy? Ja, genau. Der Kleine, dem sei Purzi, das war ein Killerfisch. Ja. Mit dem geht die keiner mehr blöd an. Das ist ein Walfisch, ne? Ja. Halt die Pappen. Fisch ist Fisch. Besorg mir lieber ein Hundsviecherl. Das, was ist, wie ein Freiwillig, kapiert? Ein Kampfhund, oder was? Ja. Du, für einen Kampfhund, da brauchst du einen Sachkundenachweis. Das ist nicht so einfach zu kriegen. Ich hab den selbst mal gemacht. Die Amtstierärzte, die filzen dich von oben und unten durch. Was, du hast den wie schon? Ja, auf einem früheren Bildungsweg war das mal von Nöten. Na geh, was stehst denn da noch blöd um ein Dumm, du Wappler? Ich soll mich jetzt... Geh, halt über die Häuser, wenn da was liegt an deinem Salär. Geh. Okay. Ja, schlechte. Alles klar. Ja, und hier haben wir so eine Art Spielplatz für die Welpen eingerichtet. Nice, wie süß ist das denn? Suchst du eigentlich was Süßes oder eher was Größeres? Eher was für Erwachsene. Mastiff, Bull Terrier, Stafford, so. Ach so, ja klar. Ich dachte schon. Was? Nix. Du siehst nun gar nicht so aus wie jemand, der auf Kampfhunde steht. Willst du mich verarschen? Das sind die liebsten und kuschelbedürftigsten Hunde, die es gibt. Ja, voll. Meine Rede. Erzähl das mal meiner Mutti. Du hast echt Ahnung, oder? Vom Kuscheln verstehe ich was. Yep. Da. Jetzt hast du schon wieder gemacht. Was denn? Wir haben auf jeden Fall seit kurzem so eine Stafford-Dame hier hinten. Aber pass auf, die ist ein bisschen unnahbar. Wir haben sie Blümchen genannt. Blümchen? Ich will nicht, dass sie merkt, dass wir sie für ein Problem verhalten. Verstehe ich. Sie wirkt so ein bisschen debril. Total. Die braucht Liebe. Die ist es. Die ist es. Kann ich mal rein zu ihr? Ich weiß nicht. Das ist echt knifflig mit ihr. Die ist total abweisend. Blümchen hier oder gar keine? Du brauchst für die aber einen Sachkundenachweis. Und der ist gar nicht so leicht zu... Ah, krass. Okay, hast du ja schon. Ja, ich stehe auf wilde Tiere. Dann gehe ich jetzt mal den Schlüssel holen, oder? Oder was? Ich bin gleich wieder da. Ist klar. Hallo, mein Hübscher. Ganz, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß, die halten dich alle für furchteinflößend, ha? Ich nicht. Okay? Du bist verunsichert und pass mal auf, das ist völlig in Ordnung. Ja. Ich würde gern dein Freund sein. Was hältst du denn davon? Oh, warte. bin der Pepe. Ja. Fleischwurst? Ja, das ist gut. Hä? Und du bist dir sicher? Aufmachen. Okay. Ja, guck dir das an. Hallo. Hallo. Wow, du bist echt unglaublich. Ich hab sie einfach nur mit einem Stück Wurst bestochen. Hast du heute schon was vor? Ich bin vergeben, Herzblatt. Gar kein Ding. Dürfte ich denn trotzdem deine Nummer haben? Wenn du dich nervst. Cool. Okay. Cool. So. Schau mir an. Schaust du mir an? Machst du endlich Sitz? Jetzt machst du endlich Sitz, du Trampe! Was ist denn da so schwer, du Gespritzte? Druck einfach deinen Arsch auf den Boden. Dann probier's mal mit einer Belohnung. Das könnte funktionieren. Na, Papi? Mhm. Fürs Deppert schauen? Erst was für einen Koffer von Hund hast du mir denn da ins Geschäft gezahlt? Jetzt sitz verdammt noch einmal. Erst, wie heißt denn das Boxerl eigentlich? Blümchen. Hä? Blümchen? Ja. Jetzt pass mal auf, die Schuchten. Wenn du mir schon keinen Rüden mit ein bisschen an Hirn und Eiern bringst, dann rollt's euch aber pronto zum Viecherldoktor. Schwanzerl stutzen, die Uhrwascheln stutzen und bitte denkt der verflucht nur einmal einen gescheiten Namen aus. Blümchen ist ja super. Baby. Ja. Willkommen zu Radio Rattenschwanz Spezial. Heute exklusiv für alle Hundefreunde und besonders für Anton. Pepes Hundestunde zum Thema Angst vor Hunden. Muss das sein? Liebe Hörer, mein lieber Anton, die Angst vor Hunden ist weit verbreitet. Dabei ist es vielmehr die Angst vor uns selbst als die Angst vor dem Hund. Ja, natürlich. Sie haben spitzere Zähne als wir Menschen. Sie haben scharfe Krallen. Sie sind unfassbar schnell und können die feinste Witterung aufnehmen. Auch deine Furcht. Aber wenn du in deinem Leben noch nie von einem Rottweiler oder Schäferhund in einen Busch gezerrt wurdest, ist deine Angst völlig unbegründet. Hunde sind Rudeltiere. Sie suchen die Nähe zu uns Menschen. Sie lieben es, gekrault zu werden, zu spielen, verwöhnt zu werden. Versuche es und glaube mir, in jedem zickigen Dackel schlägt ein Herz, das Liebe schenken und empfangen will. Dein Pepe Schauer. So, mein Freundchen, stehen bleiben. Halbe Stunde. Danke. Pepe, mein Professor. Hallo, Mama. Wirst du gut behandelt? Wir sind ja nicht in Guantanamo. Es ist schon alles okay. Ja? Ja. Schade eigentlich. Was? Vielleicht würde es dir an Guantanamo leichter fallen, deiner besorgten Frau Mama zu verraten, warum du mit deinem zuckersüßen Hintern hinter Gittern sitzt. Das ist alles ein Missverständnis, hörst du? Aha, dann erkläre mir doch bitte mal in Einfachsprech, wer, wie, was, wann missverstanden Mama, hat. Mama, hör mir zu. Du musst etwas für mich tun, hörst du? Es ist sehr, sehr wichtig. Du bist ja nicht in der Position, Forderungen zu stellen, Freundchen. Mama, es ist wirklich wichtig, hörst du? Hat das Ganze mit diesem Kaltcheck zu tun? Deinem freundlichen Studienkollegen? Mama. Mit der nervösen Frau? Mama! Sag Anton bitte, er soll unbedingt seine Entspannungs-CD hören, hörst du? Bitte? Sag ihm das einfach. Wie rührend! Carsten Schauer macht sich Sorgen um die Nerven seines Liebsten. Ich zweifle stark daran, dass er in Panflötengedudel unsere Situation entspannen kann. Bitte, bitte sag ihm das einfach. Hallo! Darf ich näher kommen? Hast du Lust zu spielen, ja? Möchtest du gestreichelt werden? Hier! Machst du das hier, ja? Ja? Oh, ja. Ja, fein. Ja, fein machst du das. Darf ich dich jetzt ein bisschen streicheln, ja? Okay, dann kein Streicheln. Ja. Was ist denn da los? Anton? Astrid! Was ist denn da an der Kellertür? Nix! Hast du was rausgefunden über Pepe? wie geht's ihm denn? Warum haben Sie ihn eingesperrt? Behandeln die ihn gut? Angeblich ist alles in Ordnung, solange du deine Entspannungs-CD hörst. Los Incas? Wie die auch immer heißen. Gott sei Dank, er hat's dir erzählt. Oh, ich weiß überhaupt nicht, wie man mit so einem Vieh da umgeht. Was für ein Vieh? Na, der Hund da drin. Er hat's dir gar nicht gesagt, oder? Nein. Scheiße. Na, dann gehen wir zwei Hübschen mal da rein. In den Keller. Was? Da. Da hinten sitzt jetzt das Monster. Oh Gottchen. Nein. Davor hast du Angst? Die hat doch viel mehr Angst vor dir. Wieso die? Siehst du nicht die Zitzen? Ach, oh. Nein. Ist alles gut. Ganz langsam. Alles gut. Wir sind deine Freunde. Naja. Du hast ja gar nichts zu trinken. Oh, komm, da kriegst du jetzt gleich ein bisschen was. Taschen schön. Ja, so ist gut. Das hast du gebraucht, ne? Aber gefressen hat sie. Eine halbe Kuh. Du musst doch bestimmt mal aufs Klo. Nee, jetzt gerade nicht. Der Hund. Ah. Ich nehme nicht an, dass du mit ihr draußen warst. Bist du verrückt? Siehst du das zerbissene Stück Leder da hinten? Das war ihre Lange. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich müsste oben noch irgendwo eine haben. Oh. Scheiß Tür. Herr Schauer. Frau Rohrmoser. Ich zeichne mit. Mhm. Da Sie mir beim letzten Mal nicht sagen wollten, wer auf diesem Foto zu sehen ist, muss ich es Ihnen wohl selbst erklären. Das hier. Am Ende Ihrer Leine ist eine in der Hundekampfszene nicht unbekannte American Staffordhündin. Was sie so berühmt macht, werden Sie ja wohl am besten wissen. Dazu kann ich nicht sagen. Hab ich mir gedacht. Dann mache ich mal weiter. Kennen Sie diesen jungen Mann? Kann sein. Woher denn? Liebe Frau Rohrmoser, sein Name ist Justin Pankwart. Ich kenne ihn aus dem Tierheim Dabelow. Ja, und was ist daran jetzt verboten? Nichts, gar nichts. Ich denke nur, Sie stecken mit ihm unter einer Decke. Oder wie deuten Sie dieses Foto hier? Frau Rohrmoser, finden Sie es nicht ein bisschen indiskret? Hören Sie, mir geht es einzig und allein um das Wohl dieses Tieres. Ja, gut. Ich habe einen Hund im Tierheim adoptiert. Und ja, ich habe mich mit dem Tierpfleger sehr gut verstanden. Ist es verboten? Sperren Sie mich deswegen jetzt weg hier, oder was? Wo ist der Hund? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mann, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich will den Kopf Ihres Netzwerks. Diesen hier. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Oh. Dann verraten Sie mir wenigstens, wo der Hund ist. Sagt mal, hat einer von euch meinen Rinderhack gesehen? Welches Rinderhack? Das lag doch hier oben. Für meinen Hackbraten. Nö, keine Ahnung. Und da sagt noch einer, ich wäre dement. Bleibt ruhig sitzen, ich gehe schon. Ja, ja, ich komme ja schon, ich komme. Ach, Herr Brauner. Verzeihen Sie meine Direktheit, Frau Hartwissen, aber ich finde, das geht gar nicht. Wer ist denn da gekommen? Was denn? Ich dachte zuerst, die Völker hören wieder Signale, aber ein Hund im Keller. Also ganz ehrlich, das grenzt an Tierquälerei. Was? Ein Hund? Aber wovon reden Sie denn da, Anton? Scheiße. Holen Sie den Köter aus dem Loch. Sofort. Aber das ist eine Bestie. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kann mir bitte mal einer erklären, was hier vor sich geht? Ja. Oh, eine Versammlung. Astrid. Herr Braunert, wie schön, Sie zu sehen. Mhm. Astrid, gut, dass du da bist. Wozu die Hundeleine? Welche Hundeleine? In Ihrer Hand. Ach so? Mhm. Sag mal, weißt du was von einem Hund? Welchem Hund? Dem im Keller. Ach, der... Der ist eine Hündin. Und was sucht deine Hündin in meinem Keller? Frau Schauer, ich bin menschlich enttäuscht von Ihnen. Ach, nun haltet alle mal die Luft an. Es gibt nichts, was man nicht bei einer guten Tasse Cappuccino erklären könnte. Oh. Ich hol mal die Hündin hoch. Elke, haben wir jetzt einen Hund? So, dann steckt also mal wieder dein krimineller Sohn dahin. Hey, hey, hey, wir wissen noch gar nichts. Oh, so süß. Können wir den nicht behalten? Mutti, bitte lass das. Ja, dann bräuchte ich von ihm nur noch ein ausgefülltes Antragsformular C16. Ja, bitte, bitte, sonst noch was. Ach, nö, bin ja ein umgänglicher Mensch. Ja, schön, schön. Haben wir jetzt also einen Hund? Wann hattet ihr vor, mir das zu erzählen? Eigentlich gar nicht. Willkommen zu einer neuen Folge Radio Rattenschwanz Spezial. Heute in Pepes Hundestunde das brennende Thema. Darf der Hund ins Bett? Ja oder nein? Klare Antwort. Hier scheiden sich die Geister. Es kommt ganz auf Sie und Ihren Hund an. Lieber Anton, hast du im Bett einen dominanten Knurrer? Ist er besitzergreifend? Dann ein klares Nein. Hat er dagegen ein verkuscheltes Gemüt, spricht nichts dagegen, mit ihm das Bett zu teilen. Unterscheiden Sie zwischen Raufbolden, die ihr Bett nur als Spielwiese betrachten, und dem hochbetagten Hund, der ihre so liebgewonnene Nähe sucht. Der darf doch sicher, oder nicht? Folgen Sie Ihrem Herzen und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Dann werden Sie auch nachts gut miteinander auskommen. Ihr Pepe Schauer. Es tut mir leid, aber du hast ihn ja gehört. Wer knurrt, muss runter vom Bett. Das sage ja nicht ich. Pepe sagt das. Na los, geh ab, runter jetzt. Na los, shh. Weg, weg. Oh nein, bitte nicht. Nein, oh nein, das ist eklig jetzt. Hör bitte auf. Oh Mann. Ja, aber das Kopfkissen gehört mir. Anton? Ja? Guten Morgen, Hund. Eigentlich ganz nett, wie der da liegt. Naja. Hier, guck mal, du hast Post von der Polizei. Was? Ja, eine Vorladung zur Angehörigenbefragung. Das ist ja schon heute. Na du, Kleiner. Soll ich hier mal Krauli-Krauli machen? Ja, na ja, du Schlabberle, ja. Schade eigentlich, Anton, dass du immer so viel Angst vor Hunden hattest. Sie schnarcht. Ja, aber sie wärmt. Mir fehlt Pepe. Du, apropos, wir haben ein perfektes Match. Oh. Jonathan, ein gut situierter Enddreißiger, mehrsprachig, sportlich, humorvoll und der steht vor allem auf Bärchen. Mama. Ja, ich will ja nur, dass du mal einen Blick drauf wirfst. Bitte, Mama, lass es. Das ist tatsächlich der erste seriöse Kandidat, den ich... Ach, guck mal, der hat ein Bild geschickt. Uch, nee, also das ist neu. Warum machst du das? Anton, Schatz, weil ich dich liebe. Liebe? Liebe? Du weißt doch überhaupt nicht, was das ist. Hüte deine Zunge, junger Mann. Weißt du was? So langsam kann ich Papa verstehen. So, jetzt gehst du zu weit. Nein, du gehst zu weit und du merkst es nicht mal. Oh. Trali, trala und rumtata, ja, Radio Neurosia. Och, war dit schön. Oh, Toni, sag du da auch mal was. Ich kann nicht mehr. Mutti läuft aus. Oh. Ja, das war unsere Stunde für alle Muttis da draußen. Fühlt euch von ganzem Herzen gedrückt und geliebt. Nach den Nachrichten geht's weiter. Bis dahin verabschieden sich euer Toni Hartwigsen und... Euer Ischgula Androgyn. Och, Anton, mein Goldtierchen. Ist es denn so schlimm? Schlimmer. Sag mal, hast du denn was von Pepe aus dem Knast gehört? Sitzt der eigentlich in so einer Gruppenzelle mit vielen anderen? Bernd, ich weiß noch gar nichts, ja? Ich habe eine Vorladung für heute Nachmittag. Wie aufregend. Nein. Überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht mal, was er angestellt hat. Und ob ich mich jetzt auf eine Fernbeziehung einstellen muss und ob ich das überhaupt will. Und das Schlimmste ist, Mama hat ihn bereits aufgegeben. Was? Sie sucht einen neuen Freund für mich. Wie denn? Online oder wie? Du wirst lachen, aber ja. Wie aufopferungsvoll. Heute Morgen hat sie ein formidables Schwanzfoto geschickt bekommen. Ja, Ed Mutti macht sich halt Sorgen um ihr Riesenbaby. Die darfst du ihr nicht übel nehmen. Aber du liebst ihn doch noch, oder? So, junger Mann. Halbe Stunde, wer ist da? Ja, ja, danke. Pepe! Hallo, Mama. Okay, hast du Anton gefragt? Meinst du, ob er die Stafford-Dame im Keller gefunden Mama, hat? Mama! Scheiße, das kannst du doch hier nicht so laut durch die Gegend brüllen! Da du bist es, der brüllt! Oh, fuck, dass Anton nicht mal einen Tag die Klappe halten kann. So, mein Professor, dann bin ich jetzt mal gespannt auf deine Vorlesung zum Thema, inwieweit beeinflusst der Hund meine aktuelle Situation? Mama! Ich kann dir dazu jetzt wirklich, wirklich nichts sagen. Hast du eine Ahnung, wer hier alles mithört? Meinst du den schnarchenden Kollegen da hinten in der Ecke? Ja, zum Beispiel der. Ist ja gut. Ich merk schon, dass die Haft dir nicht bekommt. Okay, also nochmal. Kein Wort über Blümchen zu niemandem. Erst recht nicht zur Polizei. Hast du das verstanden, Mama? Wer ist Blümchen? Na, der Hund. Der Hund. Ja gut, ich werde jetzt Elke und Evelyn ausrichten. Was? Wer weiß denn noch alles davon? Eigentlich nur noch Herr Braunert. Ach. Herr Pankwart, nur ein Minütchen noch. Alles klar. Frau Kommissarin, ich wäre auch schon da. Ja. Entschuldigung, könnten Sie mir ganz kurz helfen? Sie? Was glaubst du denn, wie alt ich bin? Entschuldigung. Was ist denn? Mein Schuh ist auf. Bist du 12 oder was? Nein, aber ich habe 3 gebrochene Finger. Und ich will keinen schlechten Eindruck machen. Ich glaub's nicht. Danke. Und Sie? Du, sag bitte du. Was hast du verbrochen? Mein Freund sitzt im Knast. Wow. Herr Pankwart, bitte. Ich muss dann mal. Alles Gute. Kann ich gebrauchen. Oi, Herr Pankwart, was ist denn mit Ihrer Hand passiert? Die habe ich mir in einer Zwingertür eingeklemmt. Was für ein Idiot. Sieht aber schmerzhaft aus. Ich wünsche es niemandem. Setzen Sie sich bitte. Gut. Können Sie sich vorstellen, warum Sie hier sind? Nein. Helfen Sie mir bitte. Es geht um Carsten Schauer. Na, Carsten Schauer? Sie haben mir bei meinem letzten Besuch in Tierheim erzählt, wie Herr Schauer diesen Hund adoptiert hat. Nein. Das ist korrekt. Sie haben mir auch gesagt, dass Sie Herrn Schauer nur dort gesehen haben. Was? Auch das ist korrekt. Es handelte sich also um einen einmaligen Kontakt. Wenn Sie so wollen. Dann wird es jetzt für uns beide interessant. Wen sehen Sie auf diesem Bild? Herrn Schauer und mich? Aha. Können Sie mir etwas zu dieser Begegnung sagen? Nun, wissen Sie, um zu sehen, ob es den vermittelten Tieren gut geht, machen wir Nachfolgebesuche. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und warum haben Sie mir davon nichts gesagt? Weil es ein ganz normaler Vorgang dann ist. Dann können Sie mir sicher erklären, ob auch das hier ein ganz normaler Vorgang ist. Hä? Das dürfen Sie aber bitte nicht meiner Mama zeigen. Was? Hören Sie, Sie können knutschen, wenn Sie wollen. Ich will nur wissen, ob Sie mit Herrn Schauer unter einer Decke stecken. Unter welcher Decke denn? Dazu ist es ja gar nicht mehr gekommen. Oh, die kleine Ratte. Oh ja. Astrid, ich kann gerade nicht. Was? Wer ist dein Blümchen? Der Hund? Egal, du musst herkommen und mich abholen, ja? Wir müssen ins Tierheim. Nein, lass den Hund, wo er ist. Ja, nur wir beide. Mama macht das schon. Okay, bis gleich, beeil dich. Tschüss. Wow. Was soll denn das jetzt? Du brauchst einen Eierpunsch. Mutti, es ist doch noch nicht mal um... Bip-bap-bap. Eine Mutter weiß, was ihr Kind braucht. Naja, offensichtlich nicht. Prösterchen. Prösterchen. Ah, lecker. Ich weiß doch, was Liebe ist. Ja, natürlich weißt du das. Der Ralf, der war eine Giftkröte. Den konnte man gar nicht lieben. Anton war noch viel zu klein. Ach, drum. Der kann sich keine Meinung erlauben. Der kennt seinen Erzeuger gar nicht. Prösterchen. Hier. Kriegst auch einen Schluck. Mutti. Da sollst ja nicht leben wie ein Hund. Und du kannst doch dem Hund nicht Eierpunsch geben. Bab. Sag mal, guck das mal. Ist doch... Schmeckt ihm doch. Stimmt. Da ist die Schlampe. Der ist doch ganz süß. Mutti, wir werden dich alle Knochen brechen. Reiß dich zusammen. Aber der hat meinen Piper umgemacht. Schnickstack. Der hat Informationen, die wir brauchen. Ja, aber dann... Psst. Ich rede. Du hältst ihn fest. Nur festhalten. Klar? Nee, wirklich. So einen Vater hat er Anton nicht verdient. Nee. Dafür hat er eine Mutter wie dich. Naja, bisschen viel manchmal, aber nie zu wenig. Ganz anders als ich. Ach, Mutti. Prösterchen. Oh Gott. Los, schnell, du musst den Hut verstecken. Astrid hat gesagt, den darf keiner sehen. Aber der schläft ja, dann wirf eine Decke drüber. Komme schon. Huch. Guten Tag. Kalczyk, mein Name. Ja, schöner Mann. Wie können wir Ihnen denn helfen? Ah, der Hausmeister. Sie kommen genau richtig. Darf ein Gläschen Eierpunsch sein. Wie jetzt? Das ist unser Hausmeister? Vielen Dank, die Dame, aber während des Dienstes trinke ich nicht. Hausmeister sind auch nicht mehr das, was immer war, ne? Ist denn der Herr Schauer zu sprechen? Welcher denn? Der Carsten oder der Pepe? Ah, gibt's zwei von denen. Kleiner Spaß. Nein. Der ist momentan leider unpässlich. Was, der sitzt im Knast? Aha. Und die bitte. Junger Mann, um was geht's denn? Also unter diesen Umständen geht es vor allen Dingen um den Hund. Ja, ich weiß wirklich nicht, von welchem Hund Sie jetzt sprechen. Nee, ich auch nicht. Ist das so? Ja. Na, dann haben Sie ja sicher nichts dagegen, wenn ich mich mal hier ein bisschen umschaue. Wie jetzt? Ja, jetzt. Sehr freundlich, danke. Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo, Justin. Erinnerst du dich an mich? Ja, hey. So, du notgeiles kleines Flittchen. Festhalten, nicht reden. Scheiße, ihr kommt von Kölcheck, oder? Du kamst mir vorhin schon so komisch vor. Kölcheck? Richtig, mein Freundchen, wir kommen von Kölcheck und wir haben ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Aber ich hab ihn nicht verraten. Ich habe nicht gesagt, dass er hier was mir die Finger gebrochen hat. Was hast du noch erzählt? Und viel wichtiger, was hast du nicht erzählt? Ja. Und jetzt schauen Sie mal hier auf diesem Foto, da war der Anton noch deutlich dünner. Ja. Mutti, guck dir das mal an. Ja. Das muss so 99, glaube ich, gewesen sein, im Elbsandsteingebirge. Ja, ja. Ist hochinteressant, aber ich würde jetzt wirklich gerne das Wohnzimmer sehen. Ja, da kommen wir schon bitte, noch hin. Bitte, ich möchte Ihnen so gerne doch noch meine Sukkulenten. Ja, die Sukkulenten, die ja, sind also, wirklich... Ja, also sein muss. Da, entschuldigen Sie mich bitte mal, da muss ich... Ja, bitte... Kommissarin Rohrmoser hier. Die Polizei, Mutter. Ja, jetzt Polizei. Was los. Ich suche den Herrn Hartwigsen. Aha. Er ist nicht zur Angehörigenbefragung erschienen. Es heißt Hartwigsen, bitte. Ja, das CH wird weich ausgesprochen. Ich komme besser hoch. Na, das ist im Moment gerade, wir haben... Ja, also wenn Sie meinen... Ich kann mich ja auch ein andermal umschauen. Ich habe wirklich noch viel zu tun. Warum denn jetzt plötzlich so eilig? Ja. Naja, wie gesagt, ich habe... Wir wollten doch ein Gläschen trinken. Also einen schönen guten Tag, die Damen dann. Herr Kölcheck. Ach, Frau Kommissarin. Ach nee, was, Sie kennen sich? Ja, flüchtig. Ja, so könnte man das formulieren. Dann Ihnen einen noch schönen Tag, ja? Ja, tschüss, Herr Hausmeister, ja. Dann bis bald, ne? Moment, Herr Kölcheck, Sie sind jetzt Hausmeister? Ja, tschüss. Aha. Also, Frau Kommissarin, das tut mir jetzt wirklich leid, aber der Anton ist nicht da. Ich dachte, der wäre bei Ihnen. Dann richten Sie ihm doch bitte aus, dass ich ihn umgehend sprechen möchte, ja? Ja, machen wir, aber wir trinken noch ein Schlückchen Eierpunsch zusammen, nee, danke. Oder? Frau Hartwigsen, gibt es vielleicht irgendetwas, das Sie mir sagen möchten, bevor ich es selbst herausfinde? Na, also nein, beim besten Willen. Aber wenn, dann sind Sie natürlich die Erste, die es erfährt, versprochen. Oh, störe ich? Ja, das kommt ganz drauf an, wer Sie sind. Ja, Braunhard Manfred, geschäftsführender Wohnungsverwalter der Wohlallee, Team One. Ja, und was wollen Sie? Ja, das ist nämlich Kommissarin Rohrmoser. Kommen Sie rein. Ja, ich bringe Ihren Antragsformular für die Genehmigung zur Haltung. Eines Aquariums. Ah, das Aquarium, eines genau. Aquariums? Richtig. Richtig. Meerwasser-Aquarium. Mhm. Ja, Sie wissen schon, Gewicht pro Quadratzentimeter. Ja, Bodenbelastung. Mhm. Fragen der Statik. Ja, die Statik, das muss man wissen. Frau Hartwigsen, hier... Meine Karte, falls Ihnen wirklich was einfällt. Ja, klar. Ja, und dann Ihnen allen zusammen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch noch einen schönen Tag, ne, Frau Kommissarin? Aha. Tschüss. Ja. Los, rein hier, rein. Meine Güte, Herr Braunert. Jetzt haben Sie aber einen dicken, fetten Stein bei mir im Brett. Vielen, vielen Dank für die Rettung. Ja, nicht dafür, Frau Hartwigsen, aber eine kleine Erklärung fände ich durchaus angebracht. Und ein Schlückchen Eierlikör, ja. Und das war wirklich alles? Ja. Überlegst du ganz genau, sonst müssen wir wiederkommen. Na, dass sie trächtig ist, das habe ich natürlich auch nicht erzählt. Wer ist trächtig? Na, Blümchen, die Hündin. Was? Die kriegt Kinder? Aber das müsst ihr doch wissen, wenn ihr von Kölcheck seid. Darum geht's doch die ganze Zeit. Okay, lass ihn los. Ich glaube, wir haben genug. Oh, nee. Echt jetzt? Habt ihr mich verarscht? Mach's gut, Schlick. Nein, nein, halt! Halt, du bist der Freund vom Carsten. Ach, wo du es schon ansprichst, Liebchen. Ah, meine Finger! Ganz genau! Lass deine kleinen, dreckigen Wichsgriffe von meinem Freund. Hast du verstanden? Du ahnst nicht, wozu ich noch imstande bin. Shampoos! Mach den Shampoos auf, mein Lieber! Du bist Vater von 6 Lingeln! Was rätst denn da für einen Topfen? Blümchen, sie ist prächtig. Und der Blunzen ist aufblasen? Ja. Und es dauert gar nicht mehr lange, aber keine Sorge. Die Ärztin sagt, sie ist nicht zum ersten Mal schwanger, sprich, sie weiß ganz genau, wie man mit Welpen umgeht. Erst haben sie dein Tier geschissen. Ich brauch keine Boxern. Ich brauch einen Pitbull. Ja, aber den kriegst du doch. Der ist bestimmt ein stolzer Rüdewurf. Bebe, das ist ein Bar und kein Kinderspital. Ich brauch jetzt einen Mörder und nicht in 2 Jahren. Ja. Erst, das war eine Schnapsidee. Nimm das Mistviech mit und schmeiß in Kanal. Was? Hau das Mistviech in Kanal. Mach, was ich da sag. Das meinst du doch nicht ernst. Ich Ich soll Blümchen ertränken. Was weiß ich? Der Schießerm. Schmeiß ihm vor den Zug, gib ihm Gift. Verpass ihm ein Kilo Schlaftabletten. Die wird schon was einfallen. Bist du ein Studierter? Sei kreativ, aber mach nicht so eine geschisste Geschaste. Ich kann nicht mehr, ich kündige. Was willst du kündigen? Hackelst du eh schwarz? Ja, dann Mann, dann bin ich halt weg. Ja, dann schlechte. Und ich nehm den Hund mit. Ja, nimm's mit. Hau dir über die Eiser. Auf der Gemurkse war ich eh nicht heiß. Blümchen. Was? Geh bitte. Nicht einmal das kann's. Du mieses Arschloch. Blümchen, komm. Wir gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rattenschwanz, lieber Pepe, laut einer amerikanischen Studie gehören 60% der Menschen eher zum Typus Hundefreund. Ich gebe zu, dass dies ein gewichtiges Argument für mehr Hunde in unserer Sendung ist. Allerdings glaube ich auch, dass unsere Hörer überdurchschnittlich intelligent sind, sonst würden sie unsere Sendung ja nicht hören. Du stimmst mir zu, oder? Dann wird dich Folgendes überraschen. Laut der gleichen Studie sind Katzenliebhaber schlauer und offener, zugegebenermaßen auch etwas neurotischer. Und wenn du jetzt nicht weißt, was das heißt, kann ich nur sagen, typisch Hundemensch. Go in loco, down in Acapulco, if you stay too long. Yes, you'll be going loco, down in Acapulco, the magic that they're so strong. Hey, Espos. Stör ich? Erst, Schwindlicher, wir haben noch nicht offen. Bist du Pepe? Ich suche meinen Hund. Und wer bist du, dass du dich so aufbuddelst? Jetzt hör mal gut zu, du kleiner Schluchtenscheiße. Bisher musste ich lediglich 3 Finger brechen, um herauszufinden, wo mein Hund ist. Also erwarte ich von dir ein Mindestmaß an Kooperation. Erst. Da liegt ein Missverständnis vor. Ich bin nicht der Peppi. Steckt das Lulu in Schwierigkeiten? Wenn er den Hund hat, ja. Was ist denn so interessant an dem depperten Futschleiter? Dieses Tier hat 17 Meister zur Welt gebracht. Wenn ihr auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Ne? Das ist schon gut. Ja, komm mal, reg dich an. Dem Hund geht's super. Und den 6 Boxerl auch. Was sind denn Boxer? Na, Welpen. Das Hundsviech ist gekühlt. Das geht nicht, ich hab's versucht. Ist durch damit. Da ist der Viecherl doch anderer Meinung. Dann hat's ja doch, ha? Flutscht. Ja, aber das ist ja fantastisch. Geweih. Wo finde ich diesen Pepe? Don Bosco. Ja? Servus, Peppi. Gut, dass du da hältst. Was willst du? Weißt eh, wegen vorhin. Es tut mir leid. Entschuldigung. Es tut dir leid? Ja. Sind wir wieder? Was willst du? Es geht um das Hundsviech. Hast du schon Heimdraht? Sag mal, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich Blümchen was antue. Ja, passt. Sind wir sicher, dass die Madame gekühlt ist? Ja. Die Tierärztin hat einen Ultraschall gemacht. Ich hab mich schlau gemacht. Das sind reinrassige Zuchthunderl. Jedes Boxerl geht für einen Tausender weg. Und weil ich die Spendierhosen auch hab, machen wir 50-50. Die Welpen sind 6.000 Euro wert. Ja, 3.000 für die, 3.000 für mich. Was meinst du? Was denn, wenn ich Nein sage? Na ja, dann fang's besser an zum Geld scheißen, weil das krieg ich zurück von dir. Das ist de facto immer noch mein Hund. Okay. Deal. Leiwand. Arschloch. Piepe? Ja? Piepe! Kalczek, mein Name. Du wirst mich nicht kennen, aber wir sind ab jetzt Geschäftspartner. Wie ich höre, passt du gut auf meine Hündin auf. Pass mal auf, der Ösi will dich verarschen. Die Welpen sind mindestens 30 Riesen wert. 30 Riesen? Glaub mir, 30 Riesen sind ein fairer Preis für 6 kleine Champions. Champion! Klappe! Ich geb Blümchen nicht her. Musst du auch nicht. Ich will nur die Welpen. Sie geb ich auch nicht her. Schlaf eine Nacht drüber. Ist eine wichtige Entscheidung. Und ich wusste von Anfang an, dass dieser Kaltcheck dahinter steckt. Warum schläft denn der Hund eigentlich die ganze Zeit? Wir haben ein bisschen gefeiert. Ja, nur mit Eierpunsch. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt dem schwangeren Hund Eierpunsch gegeben? Das war Mutti. Ja, wenn du wüsstest, was ich alles getrunken habe, als ich mit dir schwanger war. Na, das erklärt vieles. Wie bitte? Wäre der Hund mal lieber im Keller geblieben. Am besten Sie nehmen ihn jetzt mit, Herr Braunert. Bei Ihnen ist er am sichersten. Was? Nee. Wieso? Naja, was ist denn, wenn dieser Kaltcheck wieder auftaucht? Da knöpfen wir uns den mal vor, diesen Möchtegern-Ganoven. Der hat unseren Pepe hinter Gitter gebracht. Was ist denn mit dir passiert? Ja, das stimmt doch. Also, ich finde, Frau Schauer hat recht. Hier ist der Hund nicht sicher. So, helfen Sie mir mal. Ja, aber vorsichtig, vorsichtig. Nehmen Sie, bitte, nehmen bitte Sie die Decke aus, dass niemand sie sieht. Oh ja, ja. Das habe ich Pepe versprochen. Na ja, ich werde so unauffällig bleiben wie möglich. Warten Sie, die Tür. Warten Sie, ich mache Ihnen die Tür auf. Danke. Ich wollte gerade klingeln. Ach, Frau Kommissarin, was machen Sie denn noch hier? Herr Braunert? Ja. Wen haben Sie denn da auf dem Arm? Ist wohl jetzt egal, was ich sage, was? Mhm. Ist ein Hund. Ja. Noch jemand ein Cappuccino? Also, Cappuccino ich gerne. Ich habe gerade Kaffee aufgesetzt. Also ich nehme gerne einen. Ich auch. Bitte, bitte, dann gehört die Küche dir. Danke. Naja, Frau Rohrmoser, und dann standen Sie plötzlich vor der Tür. Das heißt also, Herr Schauer wollte die Hündin immer nur beschützen? Naja, genau meine Rede. Das haben Sie aber wirklich beeindruckend ermittelt. Ich brauche einen Feuchtnasenaffen. Bitte? Marki. Oder mit fünf Buchstaben Indri. Indri ist richtig. Was Sie so alles wissen, Herr Brauner. So, jetzt müssen Sie also nur noch diesen Kaltcheck schnappen. Ganz genau. Aber dazu fehlen mir leider die Beweise. Dann müssen wir ihn eben auf frischer Tat ertappen. Frau Hartwigsen, Ihr Aktionismus in allen Ehren. Aber ich denke, Sie überlassen mal besser der Polizei. Danke, Herr Braunert. Ich kann Sie wirklich nur alle eindringlich vor weiteren Alleingängen warnen. Eine griechische Unheilsgöttin. Hekate. Aber was passiert denn jetzt mit Pepe? Ja, den lasse ich frei. Nein. Nein. Nein. Ja, und den Hund nehme ich mit. Nein. Nein. Nein. Natürlich. Nein. Nein. I'll never be free. I'm a long time woman. Aber ihr könnt ihn doch nicht im Knast versauern lassen. Solange Kaltcheck frei rumläuft, ist das der sicherste Ort. Tja, dann, mein Bärchen, hilft nur eins. Was? So, das war Pam Grier mit A Long Time Woman. Und jetzt ein weiterer Song für alle gefährlichen Mädels da draußen. Mia mit Paper Planes, Knatter, Knatter, Peng. Euer Ichkula Androgyn. Was? Was hilft? Onkel Ichkula geht undercover. Du. Kannst du bitte mal das Gedudel ausmachen? Ja. Na, danke. So, du kleine Ratte, kennst du den Text? Ich denke schon. Bernd? Jet wird die Rolle meines Lebens. Aber pass bitte auf, dass du nicht zu schwul rüberkommst, ja? Wie meinst du denn Jet? Ihr glaubt, dass das funktioniert? Wen rufen wir denn an? Den Hausmeister, Mutti. Justin, wähl die Nummer. Okay. Es klingelt. Psst, jetzt alle ruhig. Ja? Ja, bitte? Hallo, Herr Kaltcheck? Ja? Justin hier, aus dem Tierheim. Ja, und? Ich glaube, ich hätte da einen Interessenten für Ihre Hunde. Aha. Wirkt sehr vermögend. Ja, das klingt sehr verlockend. Wollen Sie denn mal sprechen? Gerne. Hallöchen, junger Mann. Gieseking, mein Name. Ich glaube, es geht los. Oh. Was brauchst du noch? Haben Sie sowas wie eine Wolldecke, die ein bisschen Blut verträgt? Mhm. Ganz ruhig, meine Kleine. Wir bauen dir jetzt ein richtig gemütliches Nestchen. So, dir? Ausgezeichnet. Gut. Zu trinken hat sie? Ja, aber wir nicht. Ach, wie stehen Sie denn zu Kirschwhisky? Sie sind ein Mann von Geschmack. Sekunde. Ach, wo ist denn mein... Anton, Schatz, Moment, ich schalte dich mal auf. Was? Herr Braunert, da ist ja? Anton dran. So, jetzt. Hallo. Hallo. Ja. Ja, auch hallo. Er hat den Köder geschluckt. Sehr gut. Und Bernd? Abgesehen von den Startschwierigkeiten, Oscar-reif. Wir nehmen Kalchek heute noch hops. Und bei euch? Wir warten darauf, dass die Fruchtblase platzt. Oh, ja. Okay, bitte. Erspar mir die Details, ja? Ja. Danke. Prost. Prost. Lass mich mal kurz. Hals, Brust, so. Drüse. Okay. Mit 5 Buchstaben. Pries. Test. Bitte Vorsicht mit dem Mikro, ja? Pries. Okay, funktioniert. Mhm. Jetzt zieh mal deinen Rolli drüber, Bernd. Aua, Mensch, jetzt kann man nicht mehr schreiben. Mann, Bernd, du siehst ja aus wie ein richtig seriöser Geschäftsmann, sag mal. Ja, also so wie immer. Schiffstau, Spanngerät. Was? Schiffstau. Spanngerät mit T. Ja, Takel. Ja, sag mal was. Unter 15 Fichtenwurzeln hörte ich 5 Wichteln furzen. Was? Fummelten beim Furzen, klingen Fichtelbärchen und ein Twink. Was? Twink? Nee, Takel passt also ein schon. Ein Twink ist im Gegensatz zum Bärchen eigentlich... Gut, reicht jetzt. Klingt ein bisschen dumpf, aber man versteht alles. Quellnymphe. Igerina, Najade, nee. Kamina. Alter, was geht denn bei dir ab? 8 Buchstaben. Ja, dann versuch's mit Aretusa. Chapeau, Frau Hartwig. Er hat Wichsen, das ist Was ist denn, wenn ich nicht zurückkomme? Ach, keine Panik, Bernd. Kommt dir irgendwas komisch vor, dann sagst du einfach Blutwurst und wir retten dich. Was, Blutwurst? Ja, los, klar. Jetzt raus mit dir, raus, Bernd. Das schaffst du schon. Ja. Lass ihn mal durch. Mutti, was macht er denn jetzt? Das kann ja alles Gute, wird schon. Bernd. Bin aber weg, ne? Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Giesecke. Wir hatten vorhin miteinander telefoniert. Ja, na dann kommen Sie doch mal rein. Ja, danke. Schön, dass es Giesecke. Das ist aber ein schöner Name. Ja, alter Adel. Mhm. Wie der Pianist. Ja, ein Cousin dritten Grades. Hab ihn letztens erst wieder beim Cousinentreffen getroffen, ja. Ach, das ist ja beeindruckend. Ja, das war ja noch ein ganz großer. Wer? Na, Giesecke. Ich habe ihn erst letztes Jahr in der Philharmonie gehört. Ich auch. Ja, und ich habe den noch vorm Krieg unter Furtwängler gehört. Nein. Ja. Kennen Sie seine Debussy-Aufnahmen? Nee, kenne ich nicht. Wie, und der lebt noch? Nee, der ist in den 50ern gestorben. Kommen Sie doch mal hier entlang. Ja, gerne. Scheiße. Ja, das war traurig. Blutwurst! Mama, Blutwurst. Er kann dich nicht hören, das geht nur in eine Richtung. Wozu haben wir dann das Wort? Ach. Ist das hier nicht ein Pekinese? Ach, Sie sind ja ein richtiger Fachmann. Wollen Sie einen Pekinesen kaufen? Ja, oder haben Sie vielleicht einen Chihuahua? Ciao, habe ich auch. Sagen Sie mal, wo halten Sie eigentlich Ihre Kampfhunde? Kampfhunde? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Verstehe schon. Aber Herr Kalschik, mir können Sie das doch sagen. Wollen Sie nicht mal hier einen Blick reinwerfen? Aber gerne. Ein sehr geräumiger Zwitter. Da möchte man fast gerne selber Hund sein. Dürfen Sie. Herr Kalschek, wollen Sie die Tür nicht wieder aufmachen? Und jetzt ausziehen. Herr Kalschek. Ausziehen. Herr von Gieseking. Der will den abmurksen. Anton, jetzt mach doch was. Lass mich denken. Blutwurst. So, jetzt hört mal gut zu, ihr Amateure. Redet der mit uns? Ja. Kalschek lässt sich nicht verarschen. Ich will die Welpen. Was meint alle. Der? Seid doch mal ruhig. Und so lang behalte ich euer Funke-Mariechen hier. Und was mit ihm passiert, wenn ihr die Rohrmose einschaltet, das ist doch wohl klar, oder? Also, Ende aus und over. Na toll. Was machen wir jetzt? Moment. Und dann? Naja, dann hat er die Verbindung getrennt. Aber ich habe alles aufgenommen. Ja, genau, hat er. Gott, ich mach mich fertig. Ja, los, dann lassen Sie mal ran. Ja, ich spulke zurück. Aber, Herr Pankwart, wie passen Sie da jetzt rein? Also, der Herr Hart Wichsen hat mich überzeugend um Hilfe gebeten und da konnte ich nicht widerstehen. Unter 15 Fichtenwurzeln. Bitte? Falsche Stelle. Unter 15 Fichtenwurzeln. Muss ich? Nein, bitte nicht. Oh, Entschuldigung, da muss ich ganz kurz ran. Es ist Astrid. Astrid! Ja? Was? Jetzt? Okay. Leute! Die Welpen kommen. Oh, nein. Was jetzt schon? Oh Gott. Ruhig. Schön gleichmäßig hecheln. Sie auch, Herr Braunert? Das sagen Sie so. Noch nie bei einer Geburt dabei gewesen? Nee. Keine Kinder? Um ehrlich zu sein, ich bin eher der Single-Typ. Ein Mann wie Sie? Frau Schauer, bitte entschuldigen Sie, dass ich diesen Moment mit einer Indiskretion entweihe, aber wäre es nicht an der Zeit, das förmliche Sie gegen ein weniger förmliches... Ich bin Astrid. Und du? Manfred. Es geht los. Es geht los. Ach, wenn doch Pepe hier wäre. Na, ich sag mal, bis zum nächsten Mal, hä? Hasta la vista, Baby. Bist du verrückt? Ich bin froh, dass wir dich aus dem Knast raus haben. Dann endlich. Ich hab dich so vermisst. Küss mich. Komm mal her. Hi, Pepe. Justin, was... Anton, du... Du musst dir gar nicht erst was aus den Fingern saugen. Ich weiß alles. Was? Und jetzt komm. Wir werden erwartet. Okay. Willkommen zu Radio Rattenschwanz Spezial. Heute exklusiv Pepes Hundestunde. Live aus dem Kreissaal. Zum Thema Die Welpen kommen. Wie kann ich bei der Entbindung helfen? Liebe Hörer, lieber Anton, zunächst sei gesagt, lehnen Sie sich entspannt zurück. Die werdende Mutti weiß selbst, was sie zu tun hat. Ja, sie wird unruhige Kreise ziehen. Sie wird viel hecheln und sich ständig an den Geschlechtszellen lecken. Aber das ist alles normal. Sorgen Sie für Ruhe, saubere Tücher, ausreichend Wasser und bleiben Sie entspannt. Dies überträgt sich auf die Hündin und hilft dir, die stundenlange Geburt zu bewältigen. Genießen Sie das Schauspiel, denn nichts ist... Oh mein Gott, da kommt das Erste! Mama! Flöckchen, du machst das großartig. Liebe Zuhörer, gleich halte ich... Jetzt halte ich live das erste Neugeborene! Oh meine Güte, bist du süß! Guckt euch das an, diese geschlossenen Äuglein, die kleinen, weichen Krallen. Hallo, kleines Paket. Oh, ja, ganz süß. Willkommen in der Welt. Ja, genau. Herr Pankwart. Ja. Jetzt ist der Wheel of Fortune. Leute, nicht so laut. Ja, mit der Familie. Sind das Mädchen oder Jungs? Hey, die kriegen ja einen Schock fürs Leben. Das ist der Anton. Das ist die Mama Astrid. It's a band of home. Und ich bin der Peter. Ich unterbreche ungern, aber... Stopp. Hallo, ich unterbreche wirklich ungern, aber... Herr Schauer, denken Sie, was ich denke? Ich denke schon. Was denken Sie denn? Dass wir die Welpen ruhig an Herrn Kalczek abgeben können. Sind Sie verrückt? Nee, Anton, alles gut. Vielleicht kriegen wir so sogar noch dieses kleine finanzielle Problemchen mit Don Brosco gelöst. Was? Nicht wahr, mein kleiner Schatz? Welches kleine finanzielle Problemchen? Hör das denn nie auf! Darf ich dir mal was fragen? Warum machst du das? Du züchtest deine Tiere, damit sie sich nachher gegenseitig totbeißen. Du liebst die doch, das spür ich. Und die lieben da auch. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, Kalczek? Was? Alle gesund? Okay, ich werde da sein. Es geht los, Freund. Toi, toi, toi. Going loco down in Acapulco. If you stay too long. No. Scheiße, ha? Willst du abwaschen? Da bleibst du. Du kehrst den Kabel zurück. Ma, herzig sind sie schon, die Fötzwutschgerl. Jo, gell? Magst du das? Ha? Bist du ein kleiner Schmuser? Ha? Ja. Ah! Himmelsakrament, nur einmal, du, ich brich das knackt. Das ist nicht so teuer, war das. Na, endlich! Du? Ja, was ich? Du hast meinen Hund? Du hast mein Geld? Welches Geld? Geh bitte! Du weißt ganz genau, was die wert sind. Der Pepe sagt, du hast einen Käfer. Ich denk, Pepe sitzt. Geh, der ist schon wieder draußen. Was ist jetzt mit dem Käfer? Meinst du den? Scheiße, Scheiße, was zum Teufel? Die Welpen gegen Bernd, das war der Deal. Bernd? Who the fuck is Bernd? Ich will kein Bernd, ich will meine Marie. Wer ist jetzt Marie? Jetzt, mein Gott. Wofür willst du denn Geld? Die Welpen gehören mir, die kommen aus meiner Zucht. Strike, er hat's zugegeben. Damit haben wir ihn, Frau Rohrmose. Einen Moment noch. Aber Bernd, wir müssen Bernd befreien. Oh Gott. Jetzt zeig mir die Hunde. Oh yeah, Baby. Oh, ganz ruhig, mein Mäuschen. Jo, kriegst deine Kleinen gleich wieder, ne? Bereithalten für Zugriff. Ja. Aber Chef, vorsichtig mit den Boxern, gell? Jetzt zeig her, Mann. Vorsichtig. Scheiße. Was? Was ist denn das? Ich weiß, wie Monster schauen's nicht aus, aber die Zähne sind so spitz. Sag mal, willst du mich verarschen? Die sehen aus wie behinderte Pudel! Du gehandicapt, sagt man doch, oder Bordschatteln mit Special Needs. Halt die Backen! Du, so redst du nicht mit mir! Das sind keine Kampfhunde! Was? Dämmert's dir endlich. Baby, du Hurenbell, du Geschissener. Scheiße, wir wurden verarscht. So kann man das sagen, Herr Kalczek. Sie sind verhaftet. Verschwinden Sie, Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Ach, dann sehen Sie doch mal bitte in Ihrer Hundedecke nach. Was? Hört, Scheiße, die Boxen sind verkabelt. Ich habe hier noch ein kleines Druckmittel, Frau Kommissarin. Aha, und was wollen Sie damit erreichen? Verziehen Sie sich. Merken Sie, Ihr Druckmittel möchte gerade was sagen. Ach, Schätzelein. Glaubt dir doch keiner die harte Tour. Stellen Sie sich einfach. Was werfen Sie mir denn vor? Du hast mir gekidnappt, Mäuschen. Und den Zwinger gefangen gehalten. Es ist schon von... Klappe! Mir hast du drei Finger gebrochen. Ach komm! Ja, und Sie haben sich fälschlicherweise als Hausmeister ausgegeben. Genau! Eierpunsch, den haben Sie abgelehnt. Du hast mich erpresst, du hast mich bedroht, mich in mir die Nase gebrochen und mich ins Gefängnis gebracht. Mir kommen die Tränen. Außerdem sind Sie in der Szene als einflussreicher Hundezüchter bekannt. Genau. Und damit Teil eines widerwärtigen Hundekampfes. Aber das stimmt nicht. Ich habe nie mit Kampfhunden zu tun gehabt. Ach so? Dann ist das also nicht Ihr Hund? Nein. Na, lauf schon. Lauf zu Herrchen. Guck, siehst du an. Ja. Siehst du? Ja, meine Süße, ja, ich freue mich ja auch, dich wiederzusehen. Ja, warum bist du denn nur weggelaufen? Oh Gott, was seid ihr putzig miteinander? Ja, was denn, ja, was fiebst denn du hier rum? Ja, was ist denn, du Kleiner? Ja, sie will ja ihre Kinder zeigen. Was? Ich bin verwirrt. Was sind das jetzt für Viecherl? Das Ergebnis einer knisternden Straßenbegegnung, oder Manfred? Manfred? Richtig, Astrid. Die Trutschen hat sie von einem Straßenpudel pampern lassen? Tja, der ist ja nicht die Einzige. Hey, kein Straßenpudel, ja? Ein charmanter, zuvorkommender Rüde, an dessen Schultern sich Blümchens vom Straßenkampf geschundene Hundeseele lehnen kann. Okay. Wenn sie sich ob des selbstverschuldeten Schlamassels, ja, nicht mehr auf die eigene Kuscheldecke wagt. Wow, du bist ja ein richtiger Poet. So, halt jetzt die Klappe, halt die Boppen, Justin. Was denn? Auf unseren Undercover Bernd und seinen Heldenmut! Oh, Bernd! Ja, für das war doch selbstverständlich! Und auf Blümchen und ihre neuen Herrchen, Anton und Pepe! Und die Vorsicht, vorsichtig, Kind! Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Welpen? Herr Braunert, wollen Sie ihn adoptieren? Können wir nicht einen davon behalten? Du kommst doch nicht mehr am Blümchen! Ach, also, um ehrlich zu sein, bräuchte Manfred dringend mal was zum Kuscheln! Das verstehen. Das bricht mir das Herz, wenn ich dran denke, dass Kalle keine Hunde mehr halten darf. Wer ist denn Kalle? Da, Herr Kalczek. Seid ihr so dicke Tunke? Was hat er eigentlich gekriegt? Die Verhandlung steht noch aus. Aber Don Brosco ist ja mit Sozialstunden davon gekommen. Ja, bei Justin im Tier. ein Kurzschwanzkänguru mit 6 Buchstaben. Quokka! Passt. Liebe Familie Hartwigsen, liebe Familie Schauer. Ja. Herr Braunert. Es hat uns in den letzten Tagen doch einiges zusammengeschweißt. Ja. Und da Astrid und ich diesen Schritt schon gegangen sind. Oh weia, was kommt denn jetzt? Würde ich den feierlichen Moment gern nutzen, um Ihnen allen mein Du anzubieten. Ach so. Also, ich bin der Manfred. Ja, ich bin der Peter. Ja. Evelyn, ja. Ja. Ernst? Ja. Ja, freut mich. Tschüss. Anton. Hm? Ich liebe dich. Wirklich? Ja, wirklich. Ich dich auch. Und die Hunde? Hey, ja, die liebe ich auch. Wirklich? Ja. Ich habe nur Angst, dass ich mich im Schlaf auf einen draufrolle. Oh, dann sehe ich es als meine Pflicht an, dafür zu sorgen, dass du, mein Lieber, nicht zum Schlafen kommst. Mega cool. Das war doch mal eine Folge mit richtig viel Hund. Und ganz schön kriminell war's auch. Hab ich dir denn die Angst vor den flauschigen Vierbeinern nehmen können? Naja. Erzähl uns lieber, wer in dieser Sendung alles mit dabei war. Na, der furiose Daniel Zillmann. Und der geheimnisvolle Tim Oliver Schulz. Die überragende Gabriela Maria Schmeide. Und die einmalige Steffi Kühnert. Die bezaubernde Barbara Nüsse. Und der inzwischen etwas weniger furchteinflößende Heiko Pinkowski. Der heldenhafte Bernd Bossmann. Und der coole Thorsten Merten. Der herrlich cholerische Stefan Bankura. Mit dichterischer Unterstützung von Klaus Habel. Der so viele wienerische Schimpfwörter kennt wie kein zweiter. Außerdem der schnucklige Fridjof Gavenda. Pass auf, was du sagst. Und die gigantische Christina Groß als Kommissarin Rohrmoser. Für den guten Ton waren Manuel Gluschewski, Angelika Körber, Philipp Neumann und Sven Kohlwage verantwortlich. Die Klänge kreierten und die Mischung mischten Johannes Wager und Jan Pasemann. Im Besetzungsbüro hat sich Marc Zippel mit buttrigem Bass den Mund fusselig telefoniert. And the one and only Dramaturg war der unvergleichliche Michael Becker. Buch, Regie und Schnitt lagen in den Händen von Paul Zacher und Axel Ranisch. Haben wir jemanden vergessen? Na, wie immer dich und mich. Liebe Zuhörer, es verabschieden sich bis zum nächsten Mal Felix Lengenfelder als Anton Hartwigsen und Bendix Hansen als Pepe Schauer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. Und falls jemand die erste Folge verpasst hat, ich sag nur NDR Hörspielbox oder ARD Audiothek. Alle 5 Folgen der ersten Staffel sind jetzt schon online zu hören. Cool.